Fanboys. Heute mit dem Dominik. Ja, hallo. Und dem Marcel. Herzlichen guten Tag und dem Martin. Ja, hallo. Herzlichen guten Tag. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das war jetzt irgendwie so ungewohnt. Ja. Ja. Öfter mal was Neues. Der Plan. Es war sozusagen das erste Erratum. Erratum, jetzt schon quasi. Genau, die Grußformel ist ein einziger Fehler. Ja, der ganze Podcast ist ein einziger Fehler. Naja. Wir sollten das lassen. Ja, und ein bisschen lockerer werden. Einfach, genau, eine Facebook-Seite offen. Nee. Erstmal zur Bescheidenheit und Selbstkasteiung. Wir haben natürlich wieder viel falsch gemacht und diesmal habe ich sogar mal aufgeschrieben, was wir falsch gemacht haben und kann dementsprechend berichten, was wir falsch gemacht haben. Nämlich, der Martin hat in der Postproduktion nicht aufgepasst und vergessen, die Keyboard-Shortcuts zu verlinken, die wir eigentlich verlinken wollten, nämlich diese Textsystem Super Shortcuts, wo unter anderem der Killbuffer und das Yanken dabei ist und dann noch irgendwie tausend andere Sachen. Und das verlinkt der Martin jetzt in diesem Errater an dieser Stelle, wenn er es nicht wieder vergisst. Das macht das beim nächsten Mal. Aber genau. Ich muss sagen, ich habe das erste Mal auch schon wieder benutzt, weil oft habe ich so tolles Zeug in dieser Zwischenablage und wenn ich dann eine andere Zwischenablage kurzzeitig verwenden kann, um weniger tolles Zeug von A nach B zu verschieben, großartig. Ja, hätte ich gar nicht gedacht, obwohl ich es schon kannte. Was ihr jetzt einfach auch nochmal ausprobieren könntet, ist Ctrl-A, Ctrl-Shift-E und schaut einfach mal, was rauskommt. Ctrl-Shift-E. Das ist nämlich toll. Okay. Ja. Also mehr Kryptik in der Bedienung. Immer zu empfehlen. Und dann habe ich natürlich irgendwie noch was falsch gemacht, was mich dann auch mehrfach auf Twitter verfolgt hat. Nämlich, ich habe irgendwie so leichten Fußes behauptet, Deus Ex wäre von 1993. Wobei das mehr so ein gefühltes Datum war eigentlich und gar nicht so ernst gemeint. Aber wenn ich ein konkretes Datum sage, dann hört sich das natürlich so an, als wäre das dann von da. Aber nein, in Wirklichkeit ist das natürlich irgendwie nicht ganz so alt. Deus Ex war von 2000. Naja, also fast. Aber, ist ja fast so wie bei Dune gewesen damals. Ja, genau. Aber es ist ja auch mal so Spiele von 2000, die sehen ja aus, als wären sie von 1993, so gefühlt. Weißt du? Ja. Ja. Das mag sein. Also die altern nicht gut, will ich sagen. War da nicht Monkey Island 2 so um den Dreh rum? Ja, ich weiß schon. Man will nur verdrängen, wie alt man schon ist. Also nochmal 2000 statt 93. Okay, das ist ja nur oft bei 7. Ja, eben. Das ist schon okay. Und außerdem, die Vergangenheit wiederholt sich ja eh dauernd, wie wir auch gerade wieder feststellen. Nämlich, Apple hat einen Prototyp in der Bar vergessen, angeblich. Aber ja, aber das hat ihn noch keiner gefunden. Ich wollte gerade sagen, das ist ja noch mehr No-Story wie damals irgendwie. Das ist... Das ist so. Jetzt wird drüber spekuliert, ob Apple einen Prototypen in der Bar verloren hat. Ja, also es gibt wohl, also ich weiß gar nicht genau, wer jetzt da dieses Gerücht gestreut hat, ob das der Barbesitzer gestreut hat, wahrscheinlich schon, weil ansonsten bleibt ja da niemand übrig, weil angeblich wurde in dieser Tequila-Bar in Kalifornien irgendwie ein iPhone 5 Prototyp vergessen und von jemand anders mitgenommen. Und angeblich hat dann die Apple-Polizei und die richtige Polizei auch per Find My iPhone diesen Prototyp lokalisiert und ein Haus durchsucht, in diesem Haus aber keinen Prototypen gefunden. Und Apple hätte dann noch Geld geboten, also von wegen, wir vergessen das alles und geben dir Summe Dollar und dann gehen wir wieder und nehmen den Prototypen mit. Aber Gerüchte halber ist da alles irgendwie... nicht gefunden worden und der Prototyp bleibt verschollen, so er denn überhaupt existiert, wenn man es denen nicht glauben darf. Ja. Aber das ist doch alles so diese Story-Hascherei, also auch viel, was jetzt um Steve Jobs Abschnitt passiert, das ist irgendwie, ach Mann, oh, es wird endlich mal Zeit, dass da was angekündigt wird, dass man über Zeug sprechen kann. Sein Nachbar wird jetzt interviewt und erzählt irgendwie, dass er sich zu Halloween als Frankenstein verkleidet hat. Ja, und darf man drüber sprechen, ob Tim Cook schwul ist oder nicht und so, das ist doch alles, hallo! Also ich habe gehört, dass das neue iPhone hässlich wird und ich glaube das nämlich, weil Apple macht immer alle zwei Jahre ein schönes Produkt und alle zwei Jahre ein hässliches Produkt und ich falle leider jetzt gerade in diesen Hässlichkeitszyklus. Also 3GS war hässlich? Also ja, 3GS fand ich schrecklich. Also natürlich ist es ein Apple-Produkt und deswegen ist es immer noch viel hübscher als die meisten. Aber das 3GS unterschied sich doch nicht wesentlich vom 3G. Ja, das ist richtig. Das 3G war schon hässlich. Ja, das stimmt. Meine ganze Theorie fällt in sich zusammen, aber bei den iPods... Bei den iPods haben sie es tatsächlich geschafft. Da war dieser eine Fat Boy iPod. Und dann kam wieder ein hübscher und dann kam wieder ein hässlicher. Ja, dieser fette, kleine, unförmige Schokoladen-iPod. Der quadratische so? Ja. Den fand ich gar nicht so schlecht. Ich weiß. Der dann tut auch noch, kauf du ihn doch. Der tut auch noch gute Dienste bei dem Menschen, dem ich zugeeignet habe. Also geeignet. Auch ein schönes Wort. Jedenfalls habe ich die, also ich liebe das iPhone 4, ich habe aber keins. Ja. Und ich glaube. Aber die Antenne ist halt so scheiße, da müssen sie nochmal ändern. Wenn sie den Formfaktor ändern, bin ich traurig. Vielleicht hast du ja Glück und du kannst wenigstens das Billophone dann kaufen, das noch in dieselbe Optik ist. Also es gibt ja auch diese Android-Remakes, diese Android-Imitate mit der iPhone-Optik, aber also irgendwie. Also diese iPhone-Imitate mit dem Android-Betriebssystem, meinst du? Genau. Ja. Aber die dann nur halb so viel wiegen. Es ist so ganz seltsam. Also es ist genau dieselbe Optik, aber irgendwie ist es kein Metall, sondern Plastik. Und ja. Ach, sowas Spielwarenladen die. Nee. So, wenn du Dual-SIM brauchst oder so. Es gibt ja Menschen, die können mit so einem SIM alleine nicht viel anfangen. Es gibt in China da sehr interessante Geräte. Ja, definitiv. Weil gerade noch die Frage aufkam, was ist eigentlich mit den Menschen passiert, die diesen ersten Prototyp wirklich verloren haben damals? Das hat sich auch vor kurzem erst aufgeklärt. Das hat ja ewig gedauert in der Gerichtsbarkeit dann. Da kamen dann im Endeffekt zwei Misdemeanors bei raus. Irgendwie eine von dem Verkäufer und eine von, ich glaube, der Gizmodo-Reporter hat auch einen Misdemeanor dann aufgedrückt bekommen. Also im Endeffekt kam da nichts bei raus. Ein Misti was? Ja, so ein, wie heißt denn so auf Deutsch? Die Unflätigkeit. Nein, nicht naja, fast. Ja, so kein Verwarnung. Nein, was ist denn das Kleinere von Verbrechen? Ein Vergehen, ein ja. Eine Ordnungswidrigkeit, glaube ich. Ordnungswidrigkeit. Ja, Ordnungswidrigkeit ist das Wort, das ich suche, denke ich. Ja, also da kam nicht viel bei raus, so rein. So wie im App-Launch. Gesetzlich jetzt so, aber ja. Kavaliersdelikt, auch schönes Wort, ja. Genau. Okay. Naja, aber ansonsten gibt es so Gerüchte halber und Neuzeug, also es kommen halt lauter so kleine Einzelteile von diesem iPhone durch die Gegend, ja. Aus dem man nichts erkennt, außer dass es, okay, es wird gebaut und da können so Chips drauf. Da ist Elektronik drin in diesem genau. iPhone, ja. Aber es ist echt, also teilweise, wenn man auf so Mac Rumors so liest, da wird man schon echt ja, es wird jetzt auch Glauben echt Zeit, abfallen. Dass dieses Ding kommt. Ja, also mir gehen erstens die Gerüchte erst langsam schon wieder auf den Sack und zweitens ist man auch so drauf tradiert schon, dass jetzt irgendwie, jetzt war gerade Sommer oder zumindest so ein bisschen. Und da ist man irgendwie schon, also bin ich drauf abgerichtet, ich muss das neues iPhone kaufen und es ist... Dir fehlt was. Ja, also man wird so unruhig, man wacht morgens auf und denkt sich, oh, ich habe das neue iPhone noch nicht gekauft und dann stellt man fest, das gibt's ja noch gar nicht. Mir geht's nicht so, weil ich habe gerade erst auf die Beta geupdatet fürs Testen ja. Und da hat man dann schon will das man dann Gefühl. Auch gar keine Telefone mehr. Da können wir ja leider nicht drüber sprechen, meine Damen und Herren. Ja. Macht aber auch nichts. Macht aber auch nichts. Was auch interessante kleine Geschichte ist, so, es begab sich ja zu einer Zeit, da kam Final Cut Express Pro. Oder so ähnlich, ja. Und die Industrie hat gejammert, lauthals. Inzwischen wird gar nicht mehr so viel drüber gesprochen. Also entweder ein paar nutzen es jetzt oder nicht. Also es geht natürlich um Final Cut. Ach, wie scheiße. Final Cut 10? Nee, Final Cut Pro 10? Wie nennen Sie es jetzt? Final Cut Pro 10. Genau, auf alle Fälle kann man wohl jetzt zu begrenzten Zeit noch erstehen, ein altes Final Cut Studio zum vollen Preis von damals. Ja, also Sie haben diese SKU, also dieses Produkt haben Sie jetzt wieder eingeführt sozusagen. Genau. Weil es halt auch noch anscheinend genug Leute gibt, die es brauchen, oder war ja auch abzusehen, dass es genug Leute gibt, die es brauchen und dass sie dann jetzt noch offiziell supportet, können das noch weiterhin kaufen. Aber auch nur im App Store, glaube ich, wenn ich mich richtig entsinne. Per Telefon. Telefon. Nur wirklich per Telefon, nicht im App Store. Ach, das war, sondern so, okay, sondern wirklich man muss anrufen, man muss es anfordern und nur solange der Vorrat reicht. Ah, okay, also es wird kein dauerhaftes Angebot. Ich habe noch bei Ryan, vielleicht wird es nachproduziert. Ich habe noch bei, genau, dazu kommen wir später. Jetzt eine schöne Überleitung, aber passt jetzt gerade nicht, weil ich wollte noch sagen, ich habe bei Ryan ja gelesen, das gäbe es nur im Phone Store. Ja, ja, und Phone Store. Ja, man dachte halt so, ach, der meint wahrscheinlich den Mac App Store. Aber nein, der meint tatsächlich anrufen und bestellen. Genau, mit Menschen, die dann sagen, ja, wahrscheinlich machen die noch so ein bisschen Downselling so auf die neue Version. Bist du sicher, dass du es wirklich? Ja, genau. Und dann aber zur Not vertrösten die dann noch mit einer alten Version. Aber zum Vollpreis, also nicht günstiger auch. Das finde ich auch geil. Ja, da haben sie sich auch drüber beschwert, dass das jetzt so billig ist. Also insofern auch konsequent. Noch Neues aus dem Apple-Land, so iTunes Match Beta hat gestartet. Ja, aber ist keiner von uns jetzt drin, oder? Nee, weil wir sind ja nicht in Amerika. Ars Technica hat ein bisschen was dazu geschrieben, funktioniert wohl so wie gedacht. grundsätzlich. Nein. Die Leute heulen ein bisschen rum, dass sie irgendwie nicht streamen können, so wie sie wollen. Also dass du praktisch, du kannst einen iTunes-Match-Titel, den du in der Cloud hast, zwar downloaden und gleichzeitig anhören, aber du kannst ihn nicht streamen irgendwie. Irgendwas ist da komisch. Also die Nomenklatur ist ein bisschen schräg, da wird sich jetzt irgendwie drüber aufgeregt. Aber grundsätzlich scheint wohl alles zu funktionieren zumindest. Okay. Ja. Ja, und irgendwie war doch auch so die Ansage eigentlich, man kann jetzt streamen, obwohl man nicht dachte, dass man streamen kann, dachte ich. Genau, aber es ist irgendwie nicht wirklich streamen und darauf wird sich jetzt irgendwie aufgehangen. Also ich bin ja schon persönlich froh, dass dieser Dienst in dieser Ankündigung überhaupt stattfinden wird. Ja, ich hatte schon kurzzeitig gedacht, dass der nicht mehr, dass er wieder nochmal zurückgezogen wird. Und mal gucken, ob wir überhaupt irgendwann jemals was davon haben werden. Ich würde es ja schon hoffen, also ich würde es shoppen. Ja, ja. Ja. Also ich denke, wenn das jetzt nicht stattfinden würde, dann wäre der Herr Q letztens nicht befördert, oder heißt Q? Eddie Q. Ich glaube schon. Befördert worden zum Senior Vice President of Internet Gedöns. Ja, ist jetzt auch neu seit letzter Woche. Nun ja, aber man kann nicht viel drüber reden, vor allem, weil wir nicht drin sind. Und insofern, wenn dürften wir nicht drüber reden, wir eh nicht drüber reden. Nur zitieren, was eh schon im Netz steht und ja. Das ist auch irgendwie, und wir kriegen es auch nicht, also noch nicht so bald. Wobei ich das ja nicht verifiziert habe, ob man wirklich eine Kreditkarte braucht. Habe ich jetzt auch noch nicht, aber bisher hat es ja immer ganz gut geklappt mit diesen USA-Ausschlussgeschichten. Findest du? Also ich bin das bis jetzt noch nirgendwo ausgeschlossen worden. Die iCloud wird sich rächen bei dir. Ja, mit deinen 500 Accounts. Ich habe nur einen. Nee, er ist ja nur nicht in Deutschland. Ach so. Ja. Na, so ich bin gar nicht hier. Nee, never ever. Da ist mir aber gerade noch was eingefallen, damit. Die iCloud und iOS 5. Damit. Die iCloud. Damit Musik. Ah! In Amerika. Und ja. Zwar folgendes Angebot, das ich ja sehr gerne genutzt hätte als Deutscher, aber es auch nie bis nach Deutschland geschafft hat. Serien ausleihen für eine Mac pro Folge. Was ich persönlich als einen super Preis finde. Das ist so genau so der Sweet Spot, wo ich sagen würde, okay, ich zahle jetzt mal für die Dreiviertelstunde oder Stunde Folge jetzt einfach mal spontan, wenn ich sie gucken will. Ich habe es nicht getan, weil ich nicht den amerikanischen Store bezahlen will an der Stelle, zum einen. Und zum anderen, weil das Angebot in iTunes von Leihserien halt ein Bruchteil von den allen verfügbaren Serien waren, weil die Studios halt nicht mitgezogen haben. Ja? Und aufgrund dessen, dass es so wenig verkauft wurde, weil es so wenig Angebot gab, meiner Meinung nach, aber es mag auch andere Gründe haben, weil in Amerika gibt es ja auch noch Hulu, Netflix und Co., worüber man auch irgendwie ordentlich Serien gucken kann. Haben sie es jetzt wieder ganz komplett aus dem Programm genommen, bevor es überhaupt nach Deutschland kommen hätte können. Ja, und natürlich auch wieder mit dieser fadenscheinigen Begründung von es gab keine Nachfrage. Ja, und Leute wollen Serien besitzen. Fuck it, ja, wer genau will eine andersrum. Serie besitzen? Genau, andersrum. Also, naja, also, es ist halt genauso, du kannst nur einen Bruchteil von dem Angebot leihen und deswegen wird halt mehr gekauft, weil man kann es ja eh nicht leihen. Also ich glaube, wenn ich eine Serie besitzen will, dann würde ich die mir sogar noch auf DVD holen. Ich wollte auch gerade sagen, soll ich die denn auf meiner Platte rumfliegen haben? Ja, ich weiß nicht, also wenn ich wirklich was kaufen würde dahingehend, dann würde ich es, glaube ich, schon digital kaufen, aber ich will auch Serien gar nicht besitzen. Ich will Serien auch nicht besitzen, die will ich einmal komplett durchgucken und dann ist gut und dann will ich es vielleicht nochmal gucken und dann könnte ich auch nochmal eine Mark zahlen, ja, aber ich will die nicht als Ballast bei mir im Besitz haben, überhaupt nicht, ich habe überhaupt keinen Spaß dran. Und der Besitz belastet ja nur. Definitiv. Also leider, das Angebot wird es nicht hierüber schaffen und naja, es gibt ja immer noch den BBC iPlayer, der mir immer noch sehr gut zusagt. Ja, und da kommt auch dick Content jetzt rein, die haben jetzt irgendwie die letzte Staffel, also nicht die aktuelle, sondern die letzte, wie heißt diese Autosendung? Das ist jetzt peinlich, weil ist sehr nicht peinlich, beliebt. Weil ich gucke die ja nicht. Ja, ich auch nicht. Die Autosendung. Ja. Da bräuchte man jetzt Thorsten. Und Hessi und dann wird's abgehen. Top Gear, genau. Das ist so Pimp My Ride auf nicht wirklich. Es hat so Flame Night, please. How does I put the motor in your motor? so ähnlich. Ja. Ja. Und irgendwie einen neuen Doctor Who dann auch noch und also ja. einen neuen alten Doctor Who. Mhm. Und der Haufen cooles Zeug, Palin-Dokumentation. Die Palin-Dokumentationen sind reingekommen und also ich kann das gar nicht weggucken und ich werde einfach mein Abo behalten und mich freuen, dass ich jederzeit mein iPad aufklappen könnte und aufklappen, okay. und irgendwas anschauen. Ich muss, das einzige Problem ist noch ein bisschen mit Airplay. Ich hätte es natürlich gerne auf dem Fernseher dann und irgendwie auf HDMI anstecken. Ist ein bisschen nervig, geht aber natürlich. Mhm. Ich weiß nicht, ob es dann mit iOS 5 gehen wird, dass man das auch einfach streamt, wie man alles streamen kann. Hoffentlich ja. Nichtsdestotrotz auch auf diesem iPad zu gucken. Den Content gucken zu können und dafür gezahlt zu haben und das alles passt. Das ist so schön. Ja. Das würde ich gern in mehr Aspekten meines digitalen Lebens machen. Ja. Tja. So sieht es nämlich mal aus. Gut. Naja, gut. Lass uns doch zu dem wochenbeherrschenden Thema kommen. Es dreht sich wieder alles um den Leberkäse und seine Darreichungsformen. Und seine letzte Scheibe gegessen haben und alles ist total schlimm, Variante. Es gibt Neues von Sternpunkt Leaks. Ja, man möchte ja nicht mehr mit dem Kindergarten vergleichen, wie du richtig angemerkt hast, weil man tut dem Kindergarten Unrecht. Anfang der Woche gab es diese sehr amüsante Episode mit dem Architekten, der auf Twitter angeblicherweise einen Twitter-Account hatte. Und irgendwie verlautbaren hat lassen, er trennt sich jetzt von OpenLeaks, weil das ist auch alles total schrecklich. Und er wäre der richtige Architekt und also der Architekt, der in dem WikiLeaks-Buch als der Architekt auch immer bezeichnet wird und der halt die Infrastruktur hinter WikiLeaks und OpenLeaks wohl in der Hauptsache verantwortet. Okay, wenn jemand Architekt sagt, muss jemand Bullshit denken. Genau. Das passt auch sehr gut zusammen an der Stelle. Szene aus Matrix 2. Ja, weil es stellte sich dann, also es zog sich dann etwas in die Länge und es gab dann irgendwie so lustige, also gab dann noch einen Twitter-Fake von diesem dann gefakten Architekten, der dann auch noch rumgetrollt hat, weil der hat sich irgendwie WL-Architekt genannt oder so und das L hat ja dann doch ein großes I ersetzt, der Troll, und das sieht dann natürlich genauso aus, wenn man es klein schreibt und ohne Serifen. Und sehr lustig auch. Und dann gab es da so eine Diskussion, ob er jetzt der richtige Architekt ist oder nicht und so. Und dann gab es auf OpenLeaks in den HTML-Kommentaren ein Dementi vom angeblich richtigen Architekt, dass er ja nie Twitter benutzen würde und dass er enttäuscht wäre, dass irgendjemand glauben würde, dass er ja Twitter benutzt. Und daraufhin meinte dann der Twitter-Architekt, dass ja jeder die Kommentare auf OpenLeaks ändern könnte, diese Website editieren kann, was ja nichts heißt. Naja, im Endeffekt stellte sich dann raus, das war nicht der richtige, sondern es war halt auch ein Fake. Sprich, es gab zwei Fakes auf Twitter. Der hat dann irgendwie noch so ein Pastebin verfasst mit seiner Motivation, warum er das gemacht hat. Und er wollte mal irgendwie da so ein bisschen die Leute herausfordern und aus dem Versteck rauskitzeln und irgendwie die Wahrheit. Und also es gibt da noch so einen salbungsvollen Text von diesem Menschen, der behauptet hat, er wäre der Architekt auf Twitter, der auch komplett, Kuckuck ist ein bisschen. Du guckst gerade so unglaublich. Ja, das ist alles jenseits von Gut und Böse. Naja. Irgendwie. Aber dann wurde es ja erst richtig absurd. Weil dann dachte man so, jetzt hat sich so für die Woche das Pensum WikiLeaks irgendwie erschöpft oder OpenLeaks an der Stelle auch. Und dann kam halt so diese Geschichte wieder hoch, über die wir letzte Woche schon geredet haben, mit dem cable.csv-Datei. Die da angeblich durch Netz schwirrt und in dem halt alle Cables unredigiert noch drinstehen. Sprich, da stehen die ganzen Informantennamen auch in vollem Klartext drin. Was jetzt ja nicht so der Sinn von so einer Leak-Plattform wäre. Was nicht so der Sinn ist, weil das könnte ja dann schon auch Konsequenzen haben, wenn irgendwie dann deine Regierung erfährt, dass du den Amerikanern und so zuarbeitest und so weiter. Ne? Soll es geben, dass man ins Gefängnis dafür kommt. Oder Schlimmeres. Ja. Nun ja, auf jeden Fall, diese Datei geisterte laut einem Freitagartikel eben schon letzte Woche durchs Netz. Und da hat sich halt jetzt herausgestellt, was das alles, was da die Hintergründe sind und wie es dazu kam. Ja? Und das ist halt wirklich, da so viele Hände hat man gar nicht, in die man da rein facepalmen möchte. Ja, es ist irgendwie, Also es ging wohl los damit, dass Julian Assange einem Journalisten vom Guardian diese Cables zukommen lassen wollte. Mhm. Und das haben sie gemacht über, Julian verschlüsselt das mit einer GPG-Passphrase, okay, legt es auf einen auf den WikiLeaks-Webserver, mhm, gibt dem Journalisten das Passwort, mhm, und lässt ihn die Datei runterladen und das Passwort eingeben und entschlüsseln. Mhm. So. Jetzt hat Julian aber vergessen, nachdem dieser Vorgang passiert ist, diese Datei vom Webserver wieder runterzunehmen. Okay. Die lag dann da. Mhm. Ja. Wenn man sich jetzt zurückerinnert an diese Zeit, da waren ja dann diese Geschichte mit hier unsere Webseite, die wird jetzt angegriffen von hier und von da und da und DDoS-Attacken und so und mirrot die doch mal. Mhm. Ja, da war natürlich dann diese Datei mit dabei in diesem, mhm, Mirror-Paket. Ja, die hieß halt irgendwie xyz/z.gpg oder so, mhm, aber die war da halt. Ja, es wusste keiner, was drin ist, es wusste keiner die Passphrase an der Stelle, aber die hat sich jetzt halt lustig durch die ganze Welt verbreitet, ist auf diversen Mirrors zum Runterladen, in Torrents und wo nicht überall drin. Nun gut, soweit noch gar nicht so schlimm, aber halt schon ungünstig. Mhm. Was jetzt nämlich wirklich ungünstig wird, ist, der Journalist vom Guardian behauptet, ihm wäre damals zugesichert worden, das wäre ein temporäres Passwort, was natürlich jetzt nicht funktionieren kann, ja, weil GPG, temporäre Passwörter, mhm, gibt's nicht, ja, aber kann er erstens nicht, okay, wissen und ja, vielleicht hat er es falsch verstanden, vielleicht wurde ihm gesagt, die Datei liegt da temporär für dich und dann, mhm, löschen wir es oder was auch immer, egal. Auf jeden Fall, dieser Journalist, technisch nicht ganz versiert, wie er ist, hat in seinem Enthüllungsbuch zum Thema WikiLeaks als Kapitelüberschrift das Passwort veröffentlicht. Ja. Oh, vielleicht soll ich doch mehr verfolgen. Das hat durchaus. Ja, ja, ja. Also da stand dann dieses Passwort und das steht da auch schon lange. Mhm. Das irgendwie Diplomatic History, okay, since 1966 to the present day hash. Ja, ist irgendwie, mhm, das Passwort. Ja. Und das stand da in diesem Buch als das Julian Assange-Passwort, das er damals bekommen hat. Gut. Jetzt war natürlich die Verbindung nicht hergestellt, diese seltsame Datei in dem Mirror und das Passwort, das in diesem Buch irgendwo so durch die Gegend gurkte. Mhm. Ja, und das ist halt auf irgendeine Art und Weise, über die man jetzt so spekulieren kann, und es wird spekuliert, dass dann Domscheit-Berg da irgendwie so in den Hintergründen die Fäden gezogen hätte, was aber allerdings auch in die Verschwörungstheorie fällt, weil Belege gibt es dafür auch nicht. Mhm. Auf jeden Fall wurde diese Verbindung halt jetzt in den letzten Wochen immer klarer und immer deutlicher hergestellt, unter anderem halt in dem Freitag-Artikel, wo dann eben auch gesagt wurde, wer die Hintergründe kennt, kann eins und eins zusammenzählen und weiß, welche Datei zu welchem Passwort gehört. Mhm. Ja, und jetzt hat sich halt auf Twitter und sonst wo haben sich halt die Leute Gedanken gemacht, so welches Passwort könnte da gemeint sein und welche Datei könnte da gemeint sein. Und es war dann in der Tat nicht so sehr schwer, irgendwie ein Buch über WikiLeaks zu finden, in dem ein Passwort drinsteht und mal auszuprobieren, zu welcher Datei das passen könnte. Und nun ja, jetzt sind diese unredigierten Cables halt relativ einfach verfügbar, mittlerweile auch offiziell, glaube ich, von WikiLeaks runterladbar. Mhm. Und auf Kryptom liegen sie auch. Und nun ja. Und der unglaublichste Auswuchs dieser Geschichte von heute, glaube ich, oder von gestern ist, dass die Cables beweisen, dass Renate Künast eine schwarz-grüne Koalition machen würde. Das muss man sich mal vorstellen. Verliert die Künast auch noch wegen in Berlin und so, weißt du? Und die Piraten kommen wahrscheinlich jetzt rein, weil die Grünen nicht gewinnen. Ja, ganz genau. Vor allem ist es eine Information, die wir sicherlich nie Wenn wir nicht drauf kommen. Nee. Ja. Aber es ist an sich schon ungünstig, wenn da Informantennamen im Klartext veröffentlicht werden. Ja. Muss man schon auch sagen. Es gibt da noch so. Schon eigentlich so an sich ein ziemlicher Fauxpas für so eine Plattform. Also, wieso würde ich jetzt Informant da nochmal hinlaufen? Ja, die Frage ist, ob man es nicht einfach ins Internet hochlädt, irgendwelche Informationen. Ich meine, wenn da. Also, was ist denn heutzutage noch der Nutzen von WikiLeaks? Außer, dass sie natürlich jetzt die Medienkontakte haben. Ja, also momentan kann man da keine Daten leaken. Insofern ist der Nutzen relativ begrenzt. Gut. Das ist richtig. Ja. Aber was so also ganz grundsätzlich noch, ich muss das rausschneiden und das jetzt auch. aber was so ganz grundsätzlich mich noch ein bisschen irritiert, ist, es gibt dann noch so irgendwie noch halböffentlichere Kommentare zu diesem Thema, die dann irgendwie auch über Pastebin anonym veröffentlicht werden, ja, wo diese Geschichte dann noch weiter ausgebaut und gesponnen wird. Und angeblich wäre es so gewesen, dass dieser Journalist damals dieses Passwort bekommen hätte von Julian, heimgefahren wäre, also der hat es auf einem Zettel bekommen von Julian, heimgefahren wäre, es zu Hause runtergeladen hat und entschlüsselt und dann ist da eine 7-Zip-Datei drin, also eine 7Z-Datei und er wusste nicht, wie er die auspacken kann. Und dann ist er angeblich mit dieser 7Z-Datei wieder zu Julian hingefahren und hat Julian die auspacken lassen für ihn. Wo ich mich dann frage, warum nicht gleich USB-Stick? Warum überhaupt dieser Webserver an der Stelle? Ja, also das macht alles so wenig Sinn und ja, und dann gibt es natürlich dann in diversen Kommentaren noch die Verschwörungstheorien, dass hinter dieser ganzen Geschichte ja der US-Geheimdienst stecken muss, weil das ja jetzt dazu führt, dass WikiLeaks und OpenLeaks an Kredibilität verlieren und das kann ja nur im Interesse der USA liegen. Und deswegen muss irgendwie Amerika da dahinter sein, dass da alle so verpeilen. Ich verstehe. Also die Idee wäre dann, Amerika legt jetzt die Originaldaten offen, damit die Informanten... Ich weiß nicht genau, an welcher Stelle da jetzt Amerika schuld ist, aber auf jeden Fall profitieren sie davon massiv und deswegen sind sie schuld. Aluhut tut gut. Ja, auf jeden Fall, es bleibt spannend. Ich weiß allerdings nicht mehr, wie viel noch übrig ist in Sachen persönlicher Demontage. Mal sehen. Ja, das bisschen schlimmer geht ja immer. Ja. Genug geleakt. Jetzt werden die Daten wieder gelöscht. Ja. Oder gefroren. Ich habe keine Ahnung. Das nächste Thema habe ich mich nicht, ich habe es nicht geschafft, mich weiter einzulesen, außer dass irgendwie Onkel Freude und Onkel Fefe sich irgendwie an die Gurgel gesprungen sind. Ja, das ist ja auch viel mehr mitbekommen. Das ist ja auch im Prinzip das, über was ich reden wollte. Es gibt also die quickfriesende Volksfront von Judäa und die Volksfront von Quickfrieser oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es wohl die eine wahre Lehre und ich weiß nicht. Marcel, wie siehst du denn das? Also ich sehe das so, dass die beiden es geschafft haben, mich so gut über die Problematik zu informieren, dass ich weiß, dass beide Unrecht haben. aber nicht weiß, was jetzt eigentlich der Inhalt genau war. Also das ist ein Thema, wo ich mich auch nochmal einlesen wollte, weil Vorratsdatenspeicherung, da gibt es ja jetzt auch gerade die Petition, die man auch noch unterschreiben kann, die auch noch keine 50.000 Unterschriften hat, ist ja nicht unbedingt so eine schöne Sache. Und mit dem Quick Freeze, ich habe das eigentlich bis jetzt noch nicht ganz verstanden, wie das laufen soll und ob das schlimm ist oder nicht schlimm ist oder die einzige Möglichkeit. Und dann kam irgendwie auf, IP-Adressen werden so gespeichert schon seit Ewigkeiten. Ich blicke nicht mehr durch. Und was ich halt auch wieder sehr schade finde, ist, dass es jetzt mehr um diesen Streit ging, als mich aufzuklären. Ja, das ist so der wesentliche Punkt auch, den man festhalten kann. Also ich habe irgendwie vor geraumer Zeit mal mich eingelesen in diese Quick-Freeze-Debatte gegen grundsätzlich Vorratsdaten speichern oder gar nicht speichern. Und an sich macht das irgendwie alles total wenig Sinn, so für mich gefühlt. Ja. Also ich verstehe dieses Quick-Freeze-Verfahren und dessen Vorteile nun auch nicht so wirklich. Da möchte ich im Prinzip auch nochmal so für dumme Leute erklärt haben, was eigentlich wer gerade will. Ja, aber dafür ist gar keine Zeit, weil es gilt momentan so die Gedankenverbrecher in der Netzbewegung irgendwie zu lynchen. Und deswegen hat man auch gar keine Zeit mehr, irgendwie die Leute überhaupt mitzunehmen. Also um es jetzt ganz kurz zusammenzufassen, Alva Freude hat mit der SPD wohl über die Vorratsdatenspeicherung geredet. Ja. So, das ist das, was ich so mitgekriegt habe. Und sie haben wohl auch irgendwie an einem Entwurf oder so gefeilt, was man vielleicht weitermachen kann. Den Entwurf, der irgendwie dann geleakt worden ist, von wem jetzt auch immer. Ja. Aber das ist wieder so diese wir diskutieren jetzt mal nicht, sondern wir hauen jetzt erstmal auf die Kacke-Nummer, die ich halt mittlerweile sowas von dick habe in dieser ganzen Szene und die halt zu nichts führt. Ja, wer spricht da mit wem und wieso und mit welchem Ziel eigentlich. Ja, der Paderdun ist von der FDP gekauft und der Alva von der SPD und alles ist schrecklich. Aber andererseits auch irgendwie nichts Neues. Ich meine, das ist das, was Fefe macht in dem Blog, auf die Kacke hauen irgendwo in irgendwelche Richtungen und sich drüber lustig machen. Naja gut, das ist ja nicht nur Fefe an der Stelle, aber es ist halt einfach so, das ist irgendwie die Diskussionskultur, die also, da in der Szene herrscht. Da wäre halt so die Frage, wer sollte eigentlich mit wem sprechen, weil Fefe wird das nicht tun, wird auch nicht da an der Stelle haben, dass Alva sich an der Stelle so äußert, Mai geht ihm halt der Hut, könnte er vielleicht irgendwie mit wem anders noch reden, weiß ich nicht. Gibt es ja auch die verschiedenen Positionen. Eigentlich wie es halt immer so ist, wenn da so Persönlichkeiten am Start sind, dann geht ab und zu die Sache ein bisschen unter. Und das ist halt jetzt auch wieder mal der Fall. Na, die Frage, wem bringt das jetzt was? Ich meine, ich kann jetzt nicht mal einschätzen, wer da recht hat. Darum geht es ja auch meistens gar nicht. Mhm. In diesen Shitstorms geht es dann nicht mehr darum, was eigentlich die Tatsache oder was wollen wir eigentlich erreichen? Das ist die Frage. Irgendwie war das so zensursula-technisch damals einfacher. Ja. Das merke ich, man merkt es ja auch, wir haben es letzte Woche ja schon mal angesprochen mit der Post-Privacy-Spacken und den Aluhüten. Da wird kaum noch diskutiert untereinander, um mal jetzt irgendwie voranzukommen oder eine neue Position zu finden oder so. Sondern also diese Zuspitzung auf beiden Seiten führt wahrscheinlich nicht irgendwie in eine Richtung, wo man dann Politik machen kann. Ich glaube jetzt auch nicht, dass es was bringt, sich der SPD an den Hals zu werfen, aber Gespräche sind ja nie falsch. Die Frage ist halt, was rauskommt. Und ja, da hätte ich gern, es gibt bestimmt schon eine Zusammenfassung, eine inhaltliche von der ganzen Sache. Die geht halt unter. Ja, also wenn die jemand kennt, bitte mal antwittern. Ich hätte die gerne. Ja. Und dann können wir ja nochmal versuchen, das darzustellen. Vor allem, wenn wir es halt verstanden haben, was das gerade geht. Es sind ja auch Themen, die manchmal schwierig sind, wo es dann gar nicht die richtige Meinung gibt, sondern wo man dann wirklich sagen muss, wo ist der Schnitt? Ich hatte, als ich mich mit dem Quick-Freeze-Verfahren beschäftigt habe, auch den Eindruck, dass das irgendwie an der technischen Realität komplett vorbeizielt. Ja, aber keine Ahnung, wie weit man da mittlerweile ist und ob sich da was geändert hat, seitdem ich das angeguckt habe. Das ist auch schon 2-3 Monate her. Ja, das sind ja die meisten Vorschläge da. Das ist ja auch das Problem. Ja. Nur aber ist noch aktuell die Vorratsdatenspeicherung. Also da kommt jetzt demnächst wieder was. Und gerade deswegen sollten wir da an einem Strang ziehen, mehr oder weniger. Naja, dieses Wir, das existiert halt so nicht, glaube ich. Wir? Sagen wir doch einfach Wir zu dritt. Ja, so. Wir zu dritt, okay. Da können wir darüber diskutieren, ob das existiert, aber es gibt halt, ich denke, dieses netzbewegte Wir, das ist halt so eine Illusion, die man sich gerne macht, aber die es halt nicht gibt. Ja. Ja. Natürlich, klar. Gut, da kommen wir zu lustigen anderen Geschichten von SSL-Zertifikaten, die interessante Dinge tun oder auch nicht. Wer hat denn das auch reingeschrieben hier? Wer kann denn dazu referieren? Ich könnte, aber ich will eigentlich gar nicht. Okay. Was ist passiert? Irgendwie 5 Wochen lang war im, wo war das? Also auf alle Fälle ist ein Google erreichbar gewesen mit einem Zertifikat, das nicht original von Google ist. Genau. Da konnte eine dritte Partei angeblich eben. Ich glaube, im Iran, glaube ich, war das. Genau, der Iran da einfach mal so ein bisschen Man in the Middle machen, ohne dass es irgendjemand gemerkt hat. Ja. Bis auf die Chrome-User, interessanterweise, weil irgendwie in Chrome was eingebaut war, dass Chrome selber entdeckt, dass das jetzt nicht, dass die einfach Details in dieser ganzen Zertifikat-Chain mehr überprüft und gibt es auch einen entsprechenden Artikel darüber, wie das funktioniert, die das gemerkt haben. Aber so das grundsätzliche Problem ist wohl, dass eine holländische Certificate Authority auf irgendeine Art und Weise dazu gebracht wurde, eben so ein entsprechendes Zertifikat auszuliefern. Es geht da um DigiNotar, glaube ich. Mhm, genau. Die sind natürlich jetzt erstmal in Erklärungszwang, was passiert ist, und sagen, sie sind gehackt worden. Ja, also das ist ja immer eine gute Erklärung im Zweifel. das ist natürlich aber auch total Schaden für so eine Zertifizierungsstelle. Definitiv. Weil wenn die so gehackt worden sind, dass sie interessante Zertifikate ausgestellt haben, dann gilt das halt nicht nur für dieses eine Zertifikat, sondern so für im Zweifelsfall alle. Und das ist nicht so super. Vielleicht nochmal eine Auffrischung an der Seite. Also, immer wenn in eurem Browser das kleine Schlösschen da ist, dann ist das Ganze SSL verschlüsselt. SSL verschlüsselt an sich heißt noch nicht besonders viel. Die Frage ist dann, hat die Gegenseite sich auch in irgendeiner Form authentifiziert, dass es wirklich die Gegenseite ist? Und das läuft über ein hierarchisches Modell. Und da gibt es x Firmen auf der Welt, die in diesen großen Listen mit drin sind, die bei den meisten Betriebssystemen oder Browsern mit ausgeliefert werden als vertrauenswürdig. Mhm. Und die können wiederum Zertifikate verkaufen an andere Leute und die versuchen eben das sicherzustellen. Ja, die geben dir nur ein Zertifikat, wenn du auch der bist, der diese Seite hat und so weiter. Da gibt es irgendwelche Verfahren und das Problem ist halt, okay, wenn jetzt eine dieser Top-Level-Firmen missbaut oder eben nicht mehr sicher ist, wie wird es dann eben weitergereicht, die Informationen an alle Geräte und an die ganze Infrastruktur, die darauf baut, dass die Top-Level-Firmen dicht sind und ja Sicherheit verkaufen. Ja, ja. Da gibt es dann Revocation-Certificates und was nicht alles und im Prinzip sollte das alles gehen. Genau. Getestet ist das im Zweifel meistens nicht so super. Im jetzigen Fall ist es halt so, dass zumindest mit den nächsten Updates mehr oder weniger alle großen Browserhersteller DigiNotar nicht mehr in den Root-Zertifikaten haben, was natürlich eben, wie gesagt, dann auch total Schaden für DigiNotar bedeutet. Ja, definitiv. Und insgesamt natürlich auch für das ganze HTTPS-SSL-Eck, weil da gibt es eh diverse Geschichten, die nicht so leicht zu blicken sind. Also man kann das nochmal, also es gibt ja neben dem Problem, also wenn man nicht mal mehr den Top-Level-Domains in irgendeiner Form vertrauen kann, dann hinkt das System schon insgesamt ziemlich, weil so es gibt ja diese Kleinigkeiten, wo immer mal steht, okay, diese Webseite ist nicht vertrauenswürdig und erklär das mal jemanden, warum das im Moment gerade so ist. Ja, so bei so simplen Sachen wie wenn du facebook.de mit HTTPS ansagst, ja, dann passiert das. Vor allem auch, also der Durchschnittsuser unterscheidet ja dann auch nicht, ob jetzt wie krass dieser Alert jetzt gerade ist. Ja? Und kann es auch nicht rausfinden. Also, nee, also es gibt genug Webseiten, die halt selbst signierte Zertifikate verwenden, was halt dann im Browser auch schon wieder so einen Alert hochpappen lässt, wo sich dann irgendwie mein Vater denkt so, was mache ich jetzt? Das ist ja jetzt irgendwie alles unsicher. Ja? Und das unterscheidet sich halt für den Laien jetzt nicht davon, dass es irgendwie jetzt ein komplett Totalschaden-Zertifikat ist, das behauptet, als wäre es jemand anders und wirklich malicious ist oder halt einfach von das Zertifikat ist mal wieder abgelaufen. Ja. Ne? Letztens auch wieder gelesen. Bei großen Firmen. Ja, gerade letztens gelesen, der T-Online-Hotspot für den ICE ist abgelaufen letzten Mittwoch und wurde dann auch erst einen Tag später irgendwie geupdatet. Also ist großartig. Also Sicherheit macht das Ganze irgendwie komplexer, so komplex, dass der Normalsterbliche es gar nicht so gut unterscheiden kann. Ja, und der Normalsterbliche empfindet es als unsicherer vom User-Feedback. Hm. Ja. Also HTTPS ist das mit den Dialogen. Genau. Da wird mir immer gesagt, wie unsicher alles ist. Genau. Und es sei nochmal so, vielleicht als Handlungsanweisung für die Unbedarften in der Zuhörerschaft, bei deiner Homebanking-Seite, wenn dieser Alert kommt, dann surfe nicht weiter. Dann ist es wahrscheinlich Phishing oder die Seite ist gerade irgendwie wegen sowas kaputt. Egal, mach es nicht. Sag nicht okay und geh weiter, sondern also auf ganz sensitiven Seiten, wenn dieser Dialog kommt, lass es mal und hol dir jemanden, der sich ein bisschen mehr auskennt und es einschätzen kann. Oder warte einfach ein paar Tage, wenn es wirklich so ein anderer Fuba ist. Ja, das kann alles Mögliche sein. Darüber hinaus, wenn du auf dem Mac bist, hast du kein Update bekommen für deinen Browser bisher wegen DigiNotar, weil das jetzt nicht als zumindest also das Update. Wenn du Safari verwendest, das ist die Aussage, die du machen willst. Wenn du Safari verwendest auf dem Mac, ja, also wenn du was anderes oder verwendest. Oder unter Windows. Wie Safari unter Windows, genau. Ja, ja. Also wenn es einen Hörer gibt, der Safari unter Windows nutzt, dann schreibt doch mal, das glaube ich nicht. Da will ich einen Hörerkommentar hören, wie gut es euch mit Safari unter Windows geht. Ich glaube das nicht. Auf alle Fälle auf dem Mac macht ihr das ganz einfach, dass ihr von dem DigiNotar Abstand nehmt, nämlich ihr geht in eure Keychain, also in euren Schlüsselbund, sucht da nach dem Zertifikat von DigiNotar, da gibt es ein Root, sogenanntes DigiNotar Root-Zertifikat und ihr löscht das. Damit ist es aus dieser Trust-Chain raus und damit passiert genau das, was mit den Updates bei anderen Browsern passiert. Genau. Vielleicht macht Apple auch noch in irgendeinem Update das automatisch. Weiß ich nicht, ob sie so was vorhaben. Ist auf alle Fälle anzuraten, bei einer nicht sicheren Root Authority, die einfach mal zu löschen und eben nicht mehr als sicher durchgehen zu lassen. Genau. Jo, soweit, so unsicher. Unsicher ist auch, wie es mit dem Touchpad weitergeht. Großartige Leitung. Zur Überraschung aller hat HP jetzt verkündet, durch diesen wahnsinnig erfolgreichen Abverkauf ihrer Lagerbestände sehen sie sich genötigt, jetzt nochmal eine Marge zu bauen. Ich verstehe nicht. Charge übrigens, weil Marge wäre Marge ist das, was sie nicht machen, richtig. Ja, so negativ zumindest. Ja, ich weiß nicht genau, was die Hintergründe sind. Es war auch nicht so ganz rauszufinden. Es klang eher so, als hätten sie ein bisschen was in der Produktionschain verbockt und müssen halt einfach ein paar Komponenten noch wegverbauen und wegverkaufen und spinnen das halt jetzt wieder ein bisschen weiter, weil bevor sie ganz explodieren, wer weiß, werden noch was bauen. Die Aussage ist auf alle Fälle die, dass nur eine begrenzte Stückzahl noch gemacht wird, ja, und darüber hinaus weiß man wieder nichts. Also es ist fast sicher sowas, ja. Wenn du da noch ein paar Displays rumliegen hast oder so, da hättest du erst gedacht, die Verträge halt auch schon unterschrieben, vermutlich. Ja. Und vorgebucht. Ja, vielleicht kriegst du wenigstens den Displaypreis wieder raus. Ich meine, so wie viel kostet es jetzt? Es hat 99. mal eine Zeit lang 99 Euro oder 99 Dollar gekostet. Ist ausverkauft worden für 99 Dollar. Ja. Und dann war es ausverkauft und jetzt, wie es dann verkauft wird, weiß ich nicht. Vielleicht jetzt einfach auf eBay geschmissen. Nee, jetzt wird bestimmt wieder über diesen HP Online-Store irgendwie verkauft, der dann innerhalb von 3 Minuten down ist. Wenn oder beim Drucker beigelegt. Das ist auch eine schöne Idee. Ja, vielleicht auch diese also vielleicht bauen sie auch jetzt eine. Ich fände auch den Erstattungsprozess. Nein, ich hab die Idee, wie sie das Gerät retten können. Nämlich sie bauen jetzt eine Variante, wo man jetzt hinten Kartuschen hinten reinstecken muss. Und dann nur über Tintenkartuschen dann bezahlen. Ja, genau. Dann wissen sie auch, wie das geht. Ja, ja. Oder haben sie Druckersparte jetzt eigentlich auch ab beim Nee. ja, vielleicht auch die andere Variante, ich kriege noch 2, 3 Touchpads für meinen Frühkauf. So. Das wäre natürlich auch gut, die Leute jetzt praktisch abzusondern. Du kriegst einfach mehr von dem, was du nicht wolltest, weil du es so genau, früh wolltest. Du hast so früh, also das wäre quasi so, als würde dir Nintendo jetzt noch mehr 3DS geben. Die würde ich sogar nehmen. Das wäre wieder eine tolle Überleitung auf das übernächste Thema. Das ist das nächste Thema. Das ist das nächste, deswegen ist das auch eine tolle Überleitung. Also. Ah. Ja. Ich glaube, Überleitungen werden auch besser, wenn man sie nicht so wenn man sie nicht immer ankündigt, oder? Ja, und im Hinterhinein dann irgendwie announced. Wir müssen egal. Noch üben. Naja, also vom 3DS gibt es auch Neuigkeiten, nämlich gerade für die, die dieses Gerät gekauft haben, in der Hoffnung, dass es Software dafür gäbe und dann feststellen mussten, Okay, dass es keine Software gibt und dass Nintendo innerhalb kürzester Zeit den Preis nach unten senkt, weil es keiner kauft, weil es keine Software gibt. Ja. Nintendo hat sich durch diesen Umstand dann genötigt gefühlt, diese mitunter böse werdenden Menschen dann etwas zu beruhigen und hat dementsprechend das sogenannte Nintendo 3DS Ambassador Program. Ja, oder so schön im Deutschen eben auch wirklich Botschafter. Ja? Ja, Botschafterprogramm. ich bin jetzt 3DS-Botschafter. Du ja auch, Dominik. Ich weiß jetzt noch nicht genau, ob ich da jetzt auch überall parken darf mit meinem nicht vorhandenen Auto und so, weißt du, so Diplomatenkennzeichen und keine Ahnung. Ich habe ja eher so die Assoziation zu Wii, ja, der Fernsehserie, der Science-Fiction-Serie, die ja auch so ein Botschafterprogramm gemacht hat. Das ist auch schön. Und ich fühle mich da auch jetzt gerade sehr benutzt. Dadurch, dass ich kriege auch ein Botschafter-Zertifikat, ja, kann man runterladen. Dazu kommen wir jetzt gerade. Weil, okay. Also dieses 3DS-Botschafterprogramm, das ist ja an sich schon ganz lustig. Ja, also so als Idee und das so zu nennen und das bedeutet ja nur, dass du 20 Software-Titel umsonst bekommst. Genau. Ja. Also dafür bist du dann Botschafter. Ja. Und ich muss da immer an Botschafter Mulari denken. den würdest du auch ganz gut abgeben. Das heißt, du kriegst die nächsten 10 Jahre noch Spiele. Nein, ich habe jetzt, gerade am 1. September 10 Nintendo Entertainment System Spiele bekommen. ja. auf der virtuellen Konsole. Da sind dann so, also da sind wirklich gute Titel dabei, auch welche, die ich gerade sowieso spielen will, zum Beispiel Metroid und Super Mario Land ist also dabei, Ice Climbers, Balloon Fight, also ein Haufen Zeug, das man irgendwie kennt und das an Link, sich Zelda. Zelda, ja. Ich habe Link gesagt. Ja. Und zwar die erste und die zweite Variante davon, richtig. Aber nicht die Game Boy DX-Variante, sondern die NES-Variante, richtig. Also, aber die Geburtsstunde von Zelda, ja, oder? Also genau. Das ist auf dem NES geboren, wirklich. Ja, ja. Merkt man auch, aber ist, guck mal gerne mal rein. Ja. Also. Gut, also das ist alles toll. Nicht so toll ist nämlich, wie man das auch sich dann besorgen muss. Weil Nintendo hatte ja nicht geplant, das zu tun. Ja. Und hat dementsprechend jetzt auch keinen Mechanismus dafür gehabt. Ja? Also sie hatten sich irgendwie so irgendwie den Leuten Software schenken, und zwar nur einer bestimmten Personengruppe Software schenken. Da hatten sie keinen Mechanismus, weil so Gutscheine und Giften und so Zeug, das geht ja alles nicht im Nintendo eShop. Mhm. Und jetzt sind sie auf die geniale Idee gekommen, lass uns das doch da irgendwie reinhacken, ohne jetzt da groß was zu ändern. Sonst müssen die Leute wieder ein System-Update machen und das wird ja alles nicht fertig und whatever. Lass uns das doch irgendwie mal gucken, ob wir das nicht irgendwie reinhacken können. Und was sie gemacht haben ist, wahrscheinlich über die Seriennummer oder wie auch immer feststellen, ob du rechtzeitig den 3DS gekauft hast. Ja. Und dir dann in deinen bereits gekaufte Titel-Historie diese 10 Titel mal reininjecten. Genau, so als hättest du es gekauft und gelöscht auf deinem Gerät schon wahrscheinlich. Das hat nämlich jetzt den Effekt, du siehst es nirgendwo, du hast es nie gekauft, aber du kannst in die Einstellungen gehen von deinem eShop, und zwar nicht vom 3DS, sondern vom eShop, der hat nochmal extra Einstellungen. Ja. Ja. Und dann kannst du auf heruntergeladene Titel tippen, ja. Ja, was natürlich auch genau falsch ist, weil ich habe die ja noch nie heruntergeladen. Ja. Ja. Und in diesem heruntergeladenen Titel, da siehst du dann so diese Titel, die du angeblich mal gekauft hättest, die aber nie gekauft hast, weil du sie ja geschenkt bekommen hast von Nintendo, aber Nintendo konnte es dir nicht schenken, deswegen und so weiter. Deswegen sind die jetzt da in dieser Liste und da kannst du sie nochmal herunterladen, nämlich zum ersten Mal. Genau. Und da hört es noch nicht auf. Also der Anfang war ja wirklich noch dabei, dass du den Hinweis wirklich nur in einer News-Mitteilung bekommst, in dem eShop auch irgendwo, wo du auch andere News mit neuen Titeln und so weiter bekommst. So ein Screen, wo das steht, ansonsten hast du davon nichts mitbekommen. Also außer vor 4 Wochen mal die Ankündigung, dass du irgendwas kriegen wirst. Ja? Und dann gehst du da hin und dann lädst du da einen Titel runter und dann passiert das so mal Singletasking-mäßig. Also dieser Titel wird geladen, so wie es im eShop auch ist. Wenn er dann geladen ist, kannst du sagen, entweder so in den Homescreen gehen und das gleich irgendwie benutzen, oder du kannst weiter gucken. Ja? Und jetzt ist es aber nicht so, dass dieses Weitergucken dich jetzt wieder in diese Liste zurückwirft, wo die anderen neuen Titel wären, die du auch noch gerne herunterladen würdest, was du eh schon synchron machen musst und wirklich jedes Mal. Nein, du kommst in den Homescreen von dem eShop und darfst wieder ganz nach links gehen unter Einstellungen, dann wieder unter geladene Titel, dann wieder runterscrollen zum nächsten Titel, den du vielleicht downloaden willst, dann wieder dreimal klicken, um diesen Download auszulösen, weil du musst es ja auch wirklich wollen, weil ansonsten darfst du sowas nicht downloaden und auch auf die richtige SD-Karte oder nicht. Und dann das Ganze nochmal machen. Und wenn du dann fertig bist mit den ganzen Titeln, die du so geladen hast, dann, wenn du auf dem Homescreen kommst, dann sind da nicht die Titel, da sind da Pakete für dich. So schön eingepackt in den kleinen Slot. Und du musst jeden Titel einmal antippen, um zu sehen, was da drin ist. Weil dann packt er das aus und dann siehst du, ah, das ist das Spiel. Wollte ich jetzt aber gerade nicht spielen. Ich will eigentlich Metroid spielen, das habe ich als drittes runtergeladen. Vielleicht hat die Reihenfolge damit zu tun. Nein, leider auch nicht. Ich muss einfach alles auspacken, diese schönen Geschenke von Nintendo, und das toll finden. Ja. Das ist, also interface-technisch finde ich das persönlich eine Katastrophe. Was ich lustig fand, ich habe auch auf Twitter gleich geblökt in entsprechender Lautstärke. Da kam dann zurück so, ey, mein Sohn findet das super. Und ja, ich glaube, klar, so da ist Geschenke ein bisschen auspacken. Was dran. Also ja. dieses ja. komplizierte Rumklickerei in so einem Gerät, für Kinder ist es fast besser, als wenn es einfach und schön und gut ist. Es ist so ungefähr wie früher Auto-Exec-Button und Config-Sys konfigurieren, dass der letzte Batzen genau. RAM noch rauskommt, anstatt dass es einfach funktioniert. Also das ist so. Ja, Download Weihnachtsgeschenke ist auch nicht so toll. Schlechte Nintendo UI, das ich überlege zu früher Linux. Ja. Früher haben wir uns mit Linux beschäftigt, heute mit schlechter Nintendo UI. Was du allerdings jetzt noch nicht ausgeführt hast und was man eigentlich auch nochmal extra erwähnen sollte, ist, da endet ja dieses Rumgehacke von Nintendo noch nicht. Ja? Es gibt nämlich ja noch, wie du gerade schon erwähnt hast, das sogenannte Botschafterzertifikat. Das man noch nicht runterladen kann jetzt. Doch, das habe ich schon runtergeladen. Bei mir gab es das noch nicht. Ich war zu früh dran. Du warst zu früh dran. Es gibt nämlich das Botschafterzertifikat und das Botschafterzertifikat ist in Wirklichkeit ein 4 Minuten langes Video. Okay. Und in diesem Video scrollt die ganze Zeit nur Text durch in 20 verschiedenen Sprachen. Das heißt, du bleibst in deiner Zeile, oder was? Nee, da ist so ein großes Nintendo-Logo oben und dann ist so eine kleine Scrollbar unten, so ein Ticker, wo dann der Text durchläuft. Mhm. Und in diesem Text steht, in beliebig vielen Sprachen, unter anderem dann auch deiner oder einer, die du sprichst, dass du jetzt unten unter diesem Video auf Akzeptieren klicken sollst. Dann bekommst du nämlich exklusive Nachrichten von Nintendo für die Botschafter. Also sie haben nur an diesem Video quasi den Mechanismus für Street Pass nochmal dran, mit dem du einwilligen kannst, jetzt für diese App, die wirklich ein Video ist, Nachrichten zu bekommen, das, was sie dafür missbrauchen, dir als Botschafter spezielle Nachrichten zu schicken. Und deshalb braucht es eine App in deinem Homescreen, damit dieses Street Pass und Sword Pass technisch so funktioniert. Ja. Und deswegen ist da ein tolles Video, was einfach lang sein muss. Ja. Ich möchte an dieser Stelle aufrufen, auch unsere Hörer Slow Clap für Nintendo an der Stelle. Ah, oh, großartig. Das ist echt bitter. Und dann kommen noch andere Sachen dazu. Ich habe meinen Nintendo 3DS schon lange nicht mehr aufgemacht. Inzwischen gibt es ja so Perlen in diesem eShop wie die Mario-Uhr für 2 Euro oh, ja. oder die Animal Crossing Taschenrechner für 2 Euro. Eine Uhr, glaube ich. Es gibt einen Mario-Taschenrechner und Animal Crossing-Uhr. Und die Animal Crossing-Uhr. Mario-Uhr gibt es aber auch. Und alles kostet 2 Euro. Und die Animal Crossing-Uhr hat aber so ein Blatt, ein angebissenes Blatt, das aussieht wie ein Apfel. Ja, aber es gibt so Tools. Das ist so dieser DSi-Kram. Das ist voll toll. Mehr Spiele und nicht so viel RAMs und Scheiße. Das ist die Zukunft. Das sind Apps. So noch nie von gehört. Und wie geht die Geschichte weiter? Die Geschichte mit dem 3DS? Naja, es ist ja jetzt günstiger geworden und es kommt irgendwann mal... Star Fox? Vielleicht... Nee, Star Fox zieht hier nicht so. Es kommt Mario Kart, glaube ich. Und dann ist Weihnachten. Nee, Mario Kart dauert noch länger. Echt? Mario Kart ist ja noch irgendwie gar nicht angekündigt. Was als nächstes kommt, ist Star Paper Fox. Mario wenigstens? Nee, auch nicht. Star Fox, Icarus. Icarus und Mario 3D ist irgendwie auch angekündigt. Für später November, glaube ich. Okay. Okay, Mario vielleicht. Ja, es kommen langsam die Nintendo-Titel und also meines Erachtens wartet mal, bis das Ganze sich komplett verramscht und kauft irgendwann später das einfach gebraucht und spielt es dann mal, das langt auch. Ist jetzt nicht, sind jetzt bisher nicht halt so Titel. Ocarina of Time spielen, dann ist das eine gute Plattform. Ja, aber da braucht man jetzt auch keine 250 für ausgeben. Jetzt, also Ocarina of Time, ob man das jetzt spielt oder in 2 Jahren, ist doch egal. Ja. Also Postum kaufen, wenn also ich denke, der Mario 3D-Titel ist gerade für Nintendo-Fanboys schon auch interessant. Ja, und Paper Mario, wenn irgendwann mal kommt. Also es gibt halt schon diesen paar Titel, für die man die Plattform haben will, wenn man Fan ist, aber es macht, also vieles macht nicht so viel Spaß. Ich glaub, das Mario 3D-Land heißt es, glaube ich, oder so. Also selbst die alten NES-Titel sind natürlich irgendwie so ein bisschen Retro-Feeling, die jetzt umsonst bekommen zu haben, ist schon ganz nett. Aber die sind ja auch ein bisschen aufgezoomt auf dem Display. Ist ja nicht besonders scharf, ist nicht besonders schnell, es ist nicht besonders batterielanglebig, es ist halt nichts. Es ist besonders dreidimensional. Ja, besonders dreidimensional. Du kannst ja in diesem eShop auch dir dieses Nintendo-Magazin angucken, das dann auch nicht hinbekommt, alles dreidimensional zu machen, sondern auch wahnsinnig viel 2D-Videos drin hat, zum einen. Zum anderen hast du auch noch die Video-App, wo du irgendwie Smudo und Co. auf ihrem Konzert so Ausschnitte, Videos angucken kannst, die zwar teilweise so 3D-mäßig gar nicht so schlecht produziert sind, aber selbst auf der Auflösung hast du Klötzchenalarm ohne Ende. Also du hast irgendwie... Das ist ja das Geilste. Also ich habe dieses Fanta 4-Video auch angeguckt und das ist halt wirklich so in-your-face 3D, das ist halt irgendwie auch schon wehtut teilweise, so mit Finger in die Kamera halten und so. Ja, wo du dir denkst, ja, ist ja gut, das 3D, ich habe es begriffen. Ja, aber was du sagst, halt diese Artefakte, die dann die Kompression da auch noch oben drauf macht, das ist halt so ein richtig mal ein Seherlebnis, das man sonst nicht hat. Ja, weil es ist halt noch nicht mal so, dass die Artefakte für das linke und das rechte Bild gleich sind, sondern die sind ja auch noch unterschiedlich. Das heißt, du hast auf den beiden Augen auch noch unterschiedliches Pixelrauschen. Und das ist ja, also ja. LSD ist ein Scheißdreck dagegen. Halbwegs einfarbige Flechten sind die totale Katastrophe und das wird einfach nichts mehr. Ja? Also eindeutige Empfehlung. Nach wie vor. Wenn es dann 99 Dollar kostet und nur noch Reste produziert werden. Von HP oder so verkauft wird. Ja. Naja. Lass uns doch an dieser Stelle nicht das nächste Thema von der Liste machen, sondern zu den Hörerkommentaren kommen. Ah, weil die Hörerkommentare. Hatte ich nämlich nicht in die Liste reingeschrieben und jetzt ist ein ganz guter Zeitpunkt. Hallo, liebe Fanboys. Ich habe folgende Frage und zwar möchte ich gerne macOS dazu bringen, dass meine Festplatte, die USB-Festplatte, automatisch ausgeworfen wird, sobald ich den Rechner ausschalte oder in den Ruhezustand versetze. Das war's. Euer Podcast gefällt mir sehr, sehr gut. Tolle Mischung an Themen, schöne Stimmen, ein angenehmes Ambiente. Macht weiter so. Danke und tschüss. Vielen Dank für die Blumen. Also beim das Ausschalten. Erste ist einfach, das zweite nicht. Beim Ausschalten passiert das, aber halt erst relativ spät. Also erst, wenn das Ding komplett ausgeschalten ist und nicht jetzt schon als erste Aktion beim Ausschalten. Hm. Ja, aber ansonsten ist es dann ausgeworfen soweit, dass man es einfach ausschalten kann, nachdem der Rechner ausgeschalten ist. Beim Schlafenlegen wiederum ist mir unklar, was da genau passiert und ob es schlimm ist, das Ding abzuziehen, wenn man dann im Schlafmodus wirklich schon ist. Das Problem ist, er wacht dann auf. Das ist ein bisschen kontraproduktiv. Beschwert sich dann auf jeden Fall, ja. Also, automatisch auswerfen beim Schlafenlegen. Kann man sich irgendwie hacken? Ich weiß nicht, ob es irgendwie mit Software hackbar ist. Es gibt diese tolle Auswurftaste. Es gibt diverse Kombinationen, die Spaß machen mit der. Aber ich weiß nicht, ob es auch für USB-Medien irgendeine Kombination gibt, dass man alles auswerfen kann. Also es gibt ja auf alle Fälle so CD-Auswerfen, macht die, und Schlafenlegen oder nur Display-Sleep. Das kannst du alles mit diversen Kombinationen über die Auswurftaste machen. Vielleicht gibt es da auch was für USB-Eject. Ich weiß es nicht. Nee, wir haben ja neu an der Stelle. Mhm. Aber an sich, also diese Software zu schreiben, ist ja machbar. Also du kannst dich auf den Ventress registrieren, so der Computer wird schlafen gelegt und könntest an der Stelle auch noch kurz die Platten auswerfen. Das solltest du im Prinzip auch mit einem Skript hinbekommen, irgendwie über Dings. Automator oder was? Nee. Dings, wie heißt es denn? Dieses. Man kann viel skripten. Beim Startup gibt es ja auch so die Skripte. Launch-D oder was? Launch-D sollte das können. Okay, oder Launch-Control. Launch-D sollte das können. Ja. Aber da muss man natürlich auch rumhacken. Ich suche mal im Internet und schau mal, ob ich einen Link finde. Müsste mal ein bisschen recherchieren. Kann man sowas machen? Also grundsätzlich ist es standardmäßig nicht an, weil man ja den jederzeit zuklappen und wieder aufklappen können will, und auch wenn ein externes Medium dran ist, sollte es dann einfach weitergehen, und deshalb ist es jetzt mal nicht als Standard. Im einfachsten Fall könntest du auch ein Apple-Skript irgendwie mit on idle und so, wenn schlafen legen, dann Platten auswerfen, ist aber super hässlich und muss dauernd laufen. Ja. Also und ich denke, Launch, die sollte das auch irgendwie können, aber wie ich genau? Ich weiß auch nicht, ob es Abstecken, auch wenn es ausgeworfen ist, nicht trotzdem zum Aufwachen wieder führt. Also wenn es ums Abstecken selber geht, ist an sich wenig gewonnen durchs Automatisieren, glaube ich. Ja. Jo. Kommen wir mal zum nächsten. Hallo Fanboys, ich bin der Dirk aus Fulda und habe erst seit kurzem einen Mac Mini. Im Internet kann man vieles recherchieren, aber nicht immer erhält man auch eine eindeutige Antwort. Deshalb habe ich eine Frage an euch als Experten. Ist es notwendig, im macOS Festplatten zu defragmentieren, oder defragmentiert das OS von selbst? Wenn man defragmentieren sollte, welche Software ist dann empfehlenswert? Es wäre schön, wenn ihr im nächsten Podcast darauf eine Antwort geben könntet. Ich höre euren Podcast schon seit der ersten Folge und habe auch schon davor immer Dom und Martin in Podcasts gehört und mich gefreut, wenn sie dabei waren. Ich bedanke mich schon jetzt für eure Antwort und freue mich auf euren nächsten Podcast. Bis dann. Ich weiß auch mal was. Okay, dann. Muss man nicht. Sehr gut. Also die Defragmentierung. Also früher war das wichtig, heutzutage nicht mehr. Also einfach nichts tun. Genau. Genau, das ist ein bisschen Platz auf der Platte lassen. In HFS seit Tiger, glaube ich, drin oder seit Panther, eins von beiden. Da gibt es auch sehr lustige Kommentare im HFS-Source-Code dazu, wo erklärt wird, wie das automatische Defragmentieren funktioniert. Und da hat sich der jeweilige Entwickler dann auch den Spaß gemacht, da Wusch und Soundeffekte rein und so ein Diagramm zu bauen. Und es ist sehr, sehr lustig beschrieben, wie es funktioniert. Wenn ich es finde, verlinke ich es an der Stelle auch. Aber an sich ist es so, HFS versucht, möglichst selbstständig Dateien am Stück zu lassen. Und muss dementsprechend nicht defragmentiert werden. Der einzige Fall, wo man mal defragmentieren musste, ist, wenn man hinterher die Platten aufteilen will. Also so, wenn man eine große Partition hat und die in zwei kleine Partitionen zerlegen möchte. Das kann mittlerweile aber auch Disk Utility selbst, wenn man versucht, die Partition zu teilen. Sprich, da hat sich es auch erledigt an der Stelle. Insofern braucht man keine Third-Party-Software mehr für. Nee, also das nicht? Ist... Doch. Also ich finde, du stimmst mir zu. Okay. Ich stimme. Ach, ich bin beruhigt. Nee, also defragmentieren, über defragmentieren am besten gar keine Gedanken machen. Im Zweifel schadet es mehr, als es bringt. Und gibt irgendjemand Geld für irgendwelche Software, die so ähnlich wichtig ist wie ein Virenkiller im Moment für Mac. Ja. Und deswegen einfach mal bleiben lassen. Das Einzige, was man wirklich sagen kann, macht die Platte nicht ständig zu voll. Ja, weil da hilft kein, da hilft dann nichts dagegen. Also wenn du jetzt weniger als 5 GB regelmäßig frei hast auf deinem Computer, da wird deine Platte irgendwie fragmentiert und das kriegst du dann auch nicht mit dem Defragmentierprogramm geregelt, weil es einfach technisch nicht möglich ist, mit so wenig Platz dann irgendwie das Zeug am Stück zu halten. Ja, also das ist so, lieber mal so wirklich so 10 GB mindestens freihalten auf deinem Rechner und dann geht's deiner wie auch immer gearteten Platte oder Medium auch gut. Genau. An der Stelle kann man kurz nachreichen, jetzt ungeprüfterweise, aber aus dem Chat, der ja heute mal wieder am Start ist. Mit Control Pane sollte man wohl sowohl Sleep Wake observieren, als auch Platten anmounten können und da kann man sich vielleicht was basteln. Was auch immer Control Pane ist. Ja, suche ich dann und verlinke es. Ja. Aber vielleicht hilft das ja unserem ersten Fragesteller. Kommen wir jetzt zum dritten. Hallo liebe Fanboys, hier ist der Martin mit einem Musiktipp und zwar für alle, die Katzenjammer noch nicht kennen. Am 9.9. erscheint das neue Katzenjammer-Album und die vier Mädels haben wieder ganz tolle Musik zusammengestellt, konnte man ja teilweise schon auf der Tour hören. Und Album kaufen, zur Tour gehen, Riesenspaß, großartige Musik, großartige Stimmung. Wie gesagt, für alle, die es noch nicht kennen. Ihr habt bisher was verpasst. Ja, viel Spaß beim Anhören und euch viel Spaß weiterhin beim Podcasten. Tschüss. Ja, das ist doch mal ein Hinweis, den kann man so unangetastet weitergeben. Ich habe jetzt das neue Album noch nicht gehört, aber ich war irgendwie letztes Mal auf der Konzerttour und das ist in der Tat ein Erlebnis, von dem ich immer noch zehren kann und das durchaus empfehlenswert ist. Die machen richtig Party. Ja, dann. Gut so. Gut so, komme ich zurück zu unserer Agenda, die ich jetzt gerade wieder aufmache hier. Und da kommen wir zu einem unserer allerliebsten Lieblingsthemen, die wir ja in jeder Sendung immer wieder behandeln, nämlich Windows 8. Ja, das ist, es wird immer absurder. Ich habe, ich hätte das letzte Mal schon mal erwähnt, dass dieses Blog da lustig Erkenntnisse preisgibt, wie denn Windows 8 aussehen wird. Also Building Windows 8, ein Inside Look from the Windows Engineering Team. Und da sind weitere Perlen aufgetaucht. Also es ist einfach unglaublich, unglaublich. Ja, sie haben eine sehr interessante Herangehensweise an UI-Design, die irgendwie orthogonal auf allem steht, was ich so irgendwie, ja, fragwürdig ist. Ja. Man zweifelt so ein bisschen an ihrer geistigen Zurechnungsfähigkeit, wenn man sich das durchliest. Sie haben halt jetzt diese seltsamen Tabs und konfigurierbaren Dinger, die sie im letzten Office eingeführt haben. Ribbons heißen die. Mhm. Haben sie jetzt in den Explorer hochgezogen. Mhm. Mit der Begründung von 20% unserer Nutzer benutzen überhaupt nur Menüs. Und deswegen müssen wir die Menüs prominenter machen. So, also das ist ja so der erste Druckschluss irgendwie, so, wir haben hier dieses Ding und keiner benutzt es, deswegen muss es größer werden. Ja. Ja. Ja. Ja. Genau, und deswegen gibt es aber insofern keine Menüs mehr, sondern diese Ribbons. Das ist ja, die verhalten sich ja so ähnlich wie Menüs, die aber irgendwie seitlich komplett ich kann es gar nicht so ganz beschreiben. Also ich fand es damals bei Office recht mutigen Schritt, mal ein anderes UI-Element an die Stelle zu packen. Ja, ich habe das damals auch immer angezweifelt, dass du gesagt hast, aber so Bewegung ist ja an sich nicht schlecht. Ja. An sich überhaupt mal was auszuprobieren, aber jetzt ist es halt echt so ein Kraut- und Rüben-Kombination von komischen Icons, die angeordnet sind, also die im Endeffekt aber nur dasselbe sind wie im Menü, nur halt schon aufgeklappt und in die Breite anstatt in die Länge. Und naja. Na gut, was schon stimmt, wenn man jetzt mal macOS benutzt, dass so richtig gerne gehe ich in die Menüs nicht rein, im Finder. Also bei einigen weiß ich gar nicht, was drin steht. Mhm. Ich brauche die Features halt meistens nicht und benutze sie deswegen auch nicht. Was genial ist, ist die Menüsuche, wenn ich mal irgendwie was rauskriegen will. Wenn da jetzt so ein prominenter Button ist, dann klicke ich da vielleicht mal drauf. Es sieht natürlich absolut hässlich aus und sie haben es auch wieder geschafft, dadurch, dass es natürlich bei einem Menü gibt es ja mehrere Menüs, dass du dann wieder 200 Tabs hast, wo du dann erstmal die Funktion, natürlich, die du suchst, suchen musst. Wo du dann natürlich auch noch anhaken kannst, welche Features du irgendwie prominenter haben willst und welche nicht. Ja. Alles customizable. Es passt alles nicht zusammen und so. In dem Video habe ich mir dann aber gedacht, es könnte trotzdem irgendwie funktionieren für irgendwen. Auch wenn es schrecklich wird wahrscheinlich. Also ich stelle mir da so die Laien-Benutzer vor, die ich, also jetzt, ich meine jetzt nicht Laien, sondern ich meine Laien mit AI, die ich so im Regelfall Tech supporte, mein erweiterter Familienkreis unter anderem. Und die sitzen da davor wie der Ochs vom Berg. Ja, es hat sich alles verändert wieder und das sieht jetzt noch schlimmer aus und unaufgeräumter. Und die kamen vorher nicht zurecht, die kommen jetzt noch viel weniger zurecht damit. Ja, vor allem, man muss ja erstmal wissen, was überhaupt geht. Also ich drücke ja nicht einfach auf diesen Knopf, irgendwie beißt sich in den Schwanz, weil entweder weiß ich, was ich da machen möchte, dann finde ich es sowieso, oder ich weiß eben nicht, was ich machen möchte. Aber vielleicht ist es ja eine nette Spielwiese, dann mal so auf den Knöpfen hier drum zu, auch da ist so Delete, probiere ich mal aus. Und schön ist auch dieses Copy Path, also den Pfad kopieren. Und in dem Beispielvideo, da sagt er dann, ja, das ist total praktisch, man kann den Pfad kopieren von einer Datei und dann kriegt man den halt, was weiß ich, File, blabliblub. Und den kann man dann in eine E-Mail kopieren. Und dann habe ich mir überlegt, warum will ich einen lokalen Pfad von meinem Computer in eine E-Mail kopieren? Weil ich gewohnt bin, so Daten zu bekommen, also nicht zu bekommen. Okay. Es ist mir tatsächlich ein Beispiel eingefallen und das ist, ich sag zu jemandem, ja, lösch mal das File aus der Library raus, das ist scheiße. Und dann mache ich das und dann kann der da vielleicht auf seinem Computer hat er dann das gleiche Verzeichnis und findet die Datei. Aber dieses Anwendungsbeispiel fand ich sehr, sehr absurd. Ich finde halt die Herangehensweise, Dinge, die niemand benutzt, größer zu machen, damit sie mehr Leute benutzen. Da läuft halt das ist so der Punkt, wo die Philosophien einfach so auseinandergehen komplett. Ja, also meine, die von Apple, die von Microsoft, ja, da ist jetzt nichts deckungsgleich von, aber ich folge an der Stelle nicht Microsoft und sage irgendwie, es müssen alle Features, die keiner benutzt, müssen jetzt größer werden und prominenter, weil die sind ja toll und Das fände ich toll. Also alle diese Features, die du länger nicht benutzt hast, werden immer größer im Menü, bis du sie mal benutzt. Aber da gibt es auch wieder die gegenteilige Entwicklung, dass sie ja diesen Effekt haben mit Features, die du lange nicht benutzt, werden dann langsam ausgegraut und irgendwie verschwinden so. Ab und zu, manche Dinge finde ich ja schick, wenn sie neue Sachen probieren, aber das ist echt schlimm. Es ist echt, also dieses ganze Ding ist komplett schlimm. Also die Idee, dass man sich diesen Windows Explorer so customizen, so gut wie möglich customizen können soll. Ja. Nee, Bullshit. Nein. Das ist ein Standard-Tool. Das soll bitte auf jedem scheiß Rechner gleich aussehen, damit ich mich auskenne, wenn ich da hingehe, wenn ich schon mal mich wieder auseinandersetze. Dass man ein Menü irgendwie in verschiedenen große Icons unterteilt und nebeneinander darstellt und nicht mal die Shortcuts richtig ordentlich sieht, weil es ist irgendwie dargestellt, dass man, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja, ich bin der Letzte, der nicht auch über diesen Finder lästern kann und sich aufregen kann über viele von den Ecken. Aber dieses Ding, zu präsentieren, ja, und es gut zu finden und es als tolles Feature verkaufen für die nächste Version von Schieß mich tot kaputt. Was ich an der Stelle mich frage, und vielleicht habe ich das jetzt falsch verstanden oder nicht richtig verstanden, aber es ist doch so, sie wollen doch dieses Windows 8 so als Multiplattform-Strategie fahren, das auch auf Tablets läuft. Ja, definitiv. Und ist das dann auch die UI, die ich auf einem Tablet habe? Na, wird gut, das abstrahiert? Es ist schon für Touch besser als das davor. Aber es ist natürlich keine gute Touch-Lösung. Und das ist wieder der Denkfehler zu sagen, wir machen ja, eine Sache für alle Plattformen. Moment, ich stelle das gerade in Frage. Ist das so? Ja, also ist dieser Explorer, den ich hier sehe in Windows 8, sieht der auf dem Tablet dann auch so aus? Wenn du zum Explorer gehst, auf dem Tablet, ja, der Explorer wird so aussehen. Vielleicht gibt es noch einen anderen Explorer, der in dieser Pane-Ansicht noch aussieht. Aber so grundsätzlich kommst du ja, es ist ja der Plan, dass du nach wie vor zwischen dem Fenstermodell und dem großflächigen Modell wechseln kannst. Ja. Ja, das wird spannend, um es mal vorsichtig zu formulieren. Aber was ich ja schon auch spannend finde, ist, dass die Videos jetzt nicht mehr so im WMA kodiert sind, sondern dass man jetzt einfach auf dem iPad angucken kann. Ja, man kann jetzt im iPad auf das Microsoft Dev-Blog gehen und dann das Video angucken. Das war lange Zeit nicht so. Da war so, WMA ist natürlich kaputt, WMV oder ASF. Wie auch immer. ASF ist die irgendwelche Porn-Formate. Ja, also das ist das Gleiche. Sehr geehrter Nutzer, Sie haben schon lange kein File mehr umbenannt. Ja, allein wollen Sie nicht ein File umbenennen? Ja. Lass uns, glaube ich, an der Stelle einfach diese Wir werden noch mehr traurigen Spaß haben. Und ich hätte ja gerne, also nochmal ehrlich, ich hätte gerne bessere Konkurrenz. Windows 7 war ein Schritt in eine Richtung, wo ich mir dachte, das ist ein bisschen, es ist in eine gute Richtung. Bei 8 habe ich es jetzt nicht so gesehen und WebOS war ein Schritt in der richtige Richtung. Ja, aber es hat auch zu viel Scheiße. Naja. Nun ja. Als nächstes habe ich hier Goodbye-Sendelizenz auf meiner Agenda und ich habe keine Ahnung, was es ist. Keine Ahnung, was das ist. Ja, das Hyperland, das kann man sich ja immer mal angucken. Ah, vom Sixtus. Ja, genau. In der ZDF-Mediathek gibt es auch. Da war nur ein kurzer Artikel, ich wollte bloß darauf hinweisen, es gibt ja diese Sendelizenzproblematik, dass wenn du podcastest ab einer gewissen Größe mit einem redaktionellen Hintergrund und so weiter, eine Sendelizenz haben musst. Also da gibt es ein paar Regeln. Ja, aber das ist ja genau, also wie ist der Stand momentan, ist ja eigentlich, das betrifft im Moment nur die live senden, oder? Also du musst live, linear musst du senden, ich glaube 500 mögliche Zuschauer, Zuhörer. Ach, mögliche? Mögliche, oh, also dann sind technisch wir ja Rundfunk. Mögliche, ja. Nee, aber du musst auch ein redaktionell betreutes Angebot haben, das weiß ich nicht, ob, also je spontaner wir reden, umso weniger fallen wir unter diese. Na, wir haben diese Liste, ich glaube, das fällt dann schon grob. Genau, also der Blog-Eintrag ging eigentlich nicht um mehr, als dass jetzt eine Arbeitsgruppe eingesetzt wurde, die sich mal darum kümmert, das zu vereinfachen für Nutzer wie uns. Und hoffentlich kommen da jetzt Regelungen dann am Ende auch raus, wo man dann keine Sendelizenz mehr braucht für solche einfachen Fälle und fürs Podcast. Ja, aber. Also der Punkt, den ich mich jetzt gerade frage, ist, wird es nicht dann dazu führen, dass es jetzt irgendeinen faulen Kompromiss gibt, so wie damals mit der GEMA und dem Podcasting, der dann im Endeffekt für niemanden befriedigend ist und nur dazu führt, dass gegebenenfalls das Enforcement einfach stärker wird? Also ich nehme mal an, dass das, was rauskommt, auch nicht sehr befriedigend sein wird, weil es wird immer eine Grenze geben und es soll auf jeden Fall einfacher sein, auch zu checken, ob du eine Sendelizenz brauchst oder nicht. Es ist halt so eine Sache, ich frage mich sowieso, warum es diese Sendelizenzen noch gibt. Ja. Also die sind, offiziell ist es halt wegen Jugendschutz durchsetzen, Werberegelungen und so weiter, du musst dich halt an gewisse Auflagen halten. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Redefreiheit in diesem Lande und das wird halt schwierig, wenn das sich immer näher kommt. Natürlich werden dann auch die großen Angebote versuchen, eben unter diese Sendelizenz nicht zu fallen. Also da ist halt jetzt auch so eine Grauzone. Ich glaube, die großen Webseiten, die jetzt eben auch teilweise senden, der Verlagshäuser, die fallen da jetzt auch gerade noch so ein bisschen durch. es ist immer die Gefahr da, dass du halt dann eine blöde Lösung kriegst. Und ich glaube, dass, warum ich es auch jetzt ansprechen wollte, ist, das ist halt wieder was, was irgendwie ferner liefen, da von irgendjemandem jetzt gemacht wird. Also das wird nicht viel Aufmerksamkeit bekommen. Was schade ist, wir können bloß hoffen, dass da was Gutes rauskommt. Aber der Herr Sixtus ist ja auch jemand, der dann sicherlich vorher nochmal in die Tasten haut, falls es daneben geht. Naja, vielleicht kann man sich da auch irgendwie so mal dem Prozess nähern und schauen, was da gerade läuft. Das wäre auch interessant. Jo. Nun ja, nun ja. Wir sind schon nahezu schon über der Zeit, noch nicht ganz. Was uns die Gelegenheit gibt, noch einen Konsumentenhinweis einzustreuen. Und du hast ja einen iOS-Titel ausgesucht, Dominik, den ich auch schon länger auf meiner Liste als interessant und muss man unbedingt mal gucken habe. Und du erzählst mir jetzt, ob ich mir das angucken soll oder nicht. Genau, das tue ich. Und zwar geht es um Contre-Jour, was ein iPad- und iPhone-Spiel ist. Glaube ich, Universal ist es. Ich habe es auf dem iPad gespielt. Es fällt auf durch so eine schöne Stimmung. Also es hat so ein bisschen dieses Schwarz-Weiß-Scherenschnitt-Limbo-Feeling, also Limbo von der Xbox. Gleichzeitig aber so ein bisschen das World of Goo, den World of Goo-Charme, also alles so ein bisschen niedlicher und von der Geräuschkulisse her eher angenehm, nicht so düster tragisch, auch wenn der Grafikstil so ist. Worum geht's? Es geht darum, dass du so ein einäugiges Ding hast, ja, das so durch die Gegend rollt und ab und zu mal so ein bisschen blinkelt. Und du hast einen Screen und in dem Screen musst du dieses ein Auge, das so durch die Gegend rollt, ins Licht bewegen, interessanterweise, und hast da unterschiedliche Mechanismen dafür. Und zwar der eine Mechanismus ist, du kannst so so Bereiche, also so Steinchen oder was auch immer es ist, in ihrem Umfang verändern, sodass du praktisch so ein bisschen Terraforming betreibst auf der Ebene. Knete, genau, du kannst so Knete verändern und dann rollt es halt der physikalisch nach links oder rechts. Dann gibt es so komische wie hießen dieses Spielzeug, das man früher hatte? So. Ja, das, was in der Y mal drin war, Froschzungen-Klebehand. Genau, Froschzungen-Klebehand, die kann man dann so hinziehen und dann hängt man da so dran und das ist ein bisschen Physiksimulation dran, passiert dann elastisch und kann man dann wieder loslassen, ja, kann man so hinhängen und wieder loslassen. Und dann gibt es so kleine Raketen, wo man so sich andocken kann und dann durch die Gegend schießen und ein bisschen Physik machen kann. Ja, also ein bisschen Cut the Rope dann auch drin. Genau, ein bisschen Cut the Rope. Du cuttest halt nicht, sondern du drückst so auf das Auge dann wieder von dieser Klebezunge und dann wirst du fallen gelassen. Es gibt in jedem Level 3 so Leuchtedinger, die man einsammeln kann, bevor man in das große Licht geht. Das ist dann praktisch so das Level ganz fertig spielen. Und ja, genau, das ist es eigentlich schon. Es gibt irgendwie 180 Level für diesen einen Euro und dann noch irgendwie Zusatzwelten später zum Nachkaufen, muss man da drei nach freispielen. Tolle Stimmung, toller Sound, tolle Grafik, billig, ja. Ja, das sieht doch beeindruckend aus. War das dieser Amelie-Sound, den du da... Genau, das war dieser Amelie-Sound, weil es so Klaviermusik ist da, die Hintergrundmusik und diese ganze... Und von der Stimmung her ist es sehr World of Gooig, weil du hast so unterschiedliche Welten, die so von thematisch so ein bisschen anders drauf sind. Ja, das ist auch immer der Vergleich, den man sofort hört, so Limbo und World of Goo, von der Stimmung her. Sieht cool aus, Contre-Jour war irgendwie ab des Monats oder so und ist jetzt gerade für 1 Euro unterwegs, ich weiß nicht, ob das auf Dauer so bleibt, gibt auf alle Fälle, ja, lohnt sich. Ja, das sei hiermit empfohlen. Ich habe das ja schon aus diversen anderen Quellen schon empfohlen bekommen und jetzt werde ich dieser Empfehlung dann auch folgen, nachdem Dominik das jetzt auch noch empfiehlt. Wir hingegen, und damit meine ich diesen Podcast in der Hauptsache, neigen uns dem Ende zu und weiß nicht, haben wir noch was zu sagen? Ansonsten können wir den Sack zumachen. Nö, also ich hätte jetzt auch gedacht, du sagst jetzt ganz fleißig, wir würden uns jetzt auch empfehlen. Genau, wir empfehlen uns. Das ist ja schön, das ist ja großartig. Ja. Also da hätte ich jetzt drauf kommen müssen, aber bin ich halt irgendwie nicht. Naja, es gibt noch einen Rausschmeißer und ansonsten sagen wir auf Wiedersehen. Jo, macht es gut. Ciao, ciao.